bin ich bekannt. Der Wagen ist zugequält, Matchbox im Aschenbecher liegt ne Blunt. Der Bulle kommt Richtung Karre, ist richtig nervös, hat die Hand an der Knarre. Er klopft an mein Fenster, ich mach es auf, er sagt Hände aufs Lenkrad. Ich sag, bleiben Sie mal cool, ich habe nichts getan und ich frage nach dem Grund. Es ist die Farbe meiner Haare, der Benz, der so glänzt, könnten Sie mir das mal sagen? Ich hab die Schafe unterm Sitz vom Leben, die Nase voll, Walla, ich drück. Ich hol sie raus und schrei laut, die kennt mich mal. Wenn ich sterbe, dann als Gangster. Ich häng ab am Block, mach mein Geld radikal mit Beider und Ops. Ich kack ab mit Mo, wir reden und träumen vom Leben grob anderswo. Ein Gramm ist die Währung, das Maß ist voll und hier ist jeder auf Bewährung. Hier sind Bullen am Kreisen, Aslaks im Handschellen und Mütter am Weinen. Hier ist jede gegen jeden, wir tappen im Nebel, gefickt vom Leben, so ist es eben. Meine Ängste und Zwänge, ich kack ab und nieder ist die Hemmschwelle. Dick angestaute Wut, zitternde Hände, Rückfall und Entzug. Es gibt eine Perspektive, Ende sagt du Mensch froh und ich schieße.